Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Hedrum Verlag präsentiert in der Reihe Abenteuer und Wissen. Der Panama-Kanal. Meisterbauwerk im Dschungel. Ein Wissensfeature von Robert Steudner. Castilla del Oro. Goldkastilien, Zentralamerika, im September des Jahres 1513. Gut 20 Jahre sind vergangen, seit der Seefahrer Christoph Kolumbus die neue Welt, den amerikanischen Kontinent, erreicht und für die spanische Krone in Besitz genommen hat. Die schillernden Berichte aus den eroberten Gebieten, den Kolonien jenseits des Atlantischen Ozeans, versetzen ganz Europa in Aufregung. Kleinwüchsige Wilde mit kupferfarbener Haut lebten dort im dichten Urwald. Der Reichtum an fremdartigen Pflanzen und Tieren sei unermesslich. Papageien und Tapire, Tabak, Kokosnüsse, neue Getreidesorten und auch Sklaven werden auf zahllosen Schiffen in die spanischen Hafenstädte gebracht und erregen maßloses Staunen. Ferdinand II., König von Aragon, Kastilien und Leon, interessiert sich aber vor allem für eines: Gold. Schon Kolumbus berichtete, dass man in der neuen Welt nur seinen Spaten in die Erde stechen müsste, und sogleich glänzten einem die goldenen Klumpen entgegen. Das war natürlich stark übertrieben und diente vor allem dazu, neues Geld für weitere Expeditionen zusammenzubekommen. Dennoch, ein wahrer Goldrausch bricht aus. Immer neue Flotten stechen von den europäischen Küsten aus in See und bringen tausende Abenteurer in die noch kaum erforschten Gebiete. Edelleute und Handwerker, aber auch Strauchdiebe und Mörder, Desperados, die auf der Flucht vor der Armut oder dem Gesetz alles riskieren, um ihr Glück zu machen. Einer davon ist der beim König in Ungnade gefallene Conquistador Vasco Núñez de Balboa. September 1513. Vorwärts, Männer! Es kann nicht mehr weit sein. Die Unsterblichkeit wartet auf euch. Mit 190 schwer bewaffneten Männern, Dutzenden Maultieren und einer großen Meute Bluthunde kämpft sich Balboa durch den Dschungel der Provinz Darien im Südwesten Mittelamerikas, dem heutigen Panama. Er ist auf der Suche nach dem sagenhaften Goldland, von dem ihm ein Kazike, ein Indio-Häuptling, berichtet hatte. Häuptling Comarca hat es genau beschrieben. Hinter diesen Bergen, nur wenige Tagesreisen nach Süden entfernt, liegt ein mächtiger See. Alle Flüsse, die dort fließen, führen Gold mit sich. Und die Menschen dort speisen von goldenen Tellern und trinken aus goldenen Bechern. Ich werde der erste Christ sein, der je dort seinen Fuß hingesetzt hat. Panama ist im 16. Jahrhundert noch eine völlig unerforschte und äußerst gefährliche Wildnis. Der Dschungel ist schier undurchdringlich. Überall lauern Moskitos, Gelbfieber und Malaria. Die Hitze ist brutal und unter den schweren Rüstungen kaum zu ertragen. Der sintflutartige Regen lässt kleine Rinnsale augenblicklich zu reißenden Fluten anschwellen. Dazu kommen die Eingeborenen, die Balboas Trupp immer wieder aus dem Hinterhalt angreifen. Mann um Mann verliert der Conquistador auf seinem mörderischen Marsch nach Süden. Kapitän! Wir müssen rasten. Die Männer sind krank und zu Tode erschöpft. Wir haben fast nichts mehr zu essen. Viele werden es nicht schaffen. Dann lasst sie zurück. Wir marschieren weiter. Aber Kapitän, große Taten fordern große Opfer. Los, weiter! Unbarmherzig treibt der Conquistador seine Soldaten. Tut, was ich sage. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Er will das Goldland für seinen König finden und erhofft sich dadurch weiter. Vergebung. Nach 18 Tagen scheint der schwerste Teil hinter ihnen zu liegen. Aus den sumpfigen, insektenverseuchten Niederungen des Dschungels erklimmt der Trupp langsam die Hänge der Kordilleren. Jenes Gebirges, das sich über eine Strecke von 15.000 Kilometern von Alaska bis nach Feuerland über ganz Amerika erstreckt. Dann stellen sich ihnen plötzlich hunderte indianischer Krieger entgegen. Der Kazike dieser Gegend duldet keine Eindringlinge in seinem Reich und greift die Spanier an. Macht sie nieder! Für Gott und den König! Der Kampf erprobte Balboa und seine Männer brauchen nur wenige Arkebusen, die Vorläufer späterer Flinten abzufeuern. Durch den Lärm, zu Tode erschrocken, ergreifen die indianischen Krieger panisch die Flucht, da sie glauben, es mit bösen Geistern zu tun zu haben. Es folgt ein grässliches Massaker, wie es die europäischen Eroberer überall in der neuen Welt anrichteten. Das Dorf wird geplündert und die Gefangenen werden den Hunden buchstäblich zum Fraß vorgeworfen. Am Abend nach dem Blutbad berichtet einer jener Dorfbewohner, den man verschont hatte, von einem nahen Berggipfel. Von diesem aus könne man die zwei Meere sehen. Zwei Meere? Frag ihn, wie man dorthin gelangt. Balboa ist elektrisiert von dieser Neuigkeit. Der See, von dem Häuptling Comagre ihm schon vor einer Weile berichtet hatte, war also vielleicht gar kein See, sondern ein anderer Ozean. Davon träumte schon Kolumbus. Gleich am nächsten Morgen, dem 25. September 1513, brechen die Spanier auf. Wie ein Besessener marschiert Balboa vorneweg. Der Gedanke, dass er für alle Zeiten der erste Europäer sein wird, der diesen neuen Ozean erblickt hat, lässt ihn für einen Augenblick sogar das eigentliche Ziel seiner Unternehmung vergessen. Er wird unsterblich werden, und damit niemand ihm diesen Ruhm streitig machen kann, befiehlt er seinen Männern dicht unterhalb des Gipfels: Ihr wartet hier auf mich, bis ich euch rufe. Dann steigt er allein hinauf. Gütige Mutter Gottes! Ihm bietet sich ein atemberaubender Anblick. Unter seinen Füßen fallen die Hänge steil ab, werden zu waldigen, tiefgrünen Hügeln und enden schließlich in einigen Kilometern Entfernung an der Küste eines unbekannten Meeres. Der Wilde hatte recht. Soweit sein Auge blickt, nichts als Wasser. Jenseits dieses Meeres muss das wahre Indien liegen. Und das sagenhaft reiche China. Der letzte unbekannte Ozean der Erde. Und du, Vasco, hast ihn entdeckt. Nachdem er lange allein auf das silbrig schimmernde Wasser hinabgeschaut hat, lässt er seine Soldaten schließlich nachkommen. Sie fällen einige Bäume und errichten ein großes Kreuz. Eilig wird eine Urkunde aufgesetzt, in der alle Männer erklären, unter ihrem Kapitän Vasco Núñez de Balboa das neue Meer gefunden zu haben und seine Küsten für die spanische Krone in Besitz zu nehmen. Zwei Tage später werfen sie sich am Strand in die salzigen Fluten. In einer feierlichen Zeremonie besiegeln sie mit einem Eid die Inbesitznahme des ganzen Landes diesseits der Kordilleren. Vivant die hohen und mächtigen Monarchen Ferdinand und Johanna von Kastilien, Leon und Aragon, in deren Namen und zugunsten der königlichen Krone von Kastilien ich wirklichen und körperlichen und dauerhaften Besitz nehme von allen diesen Meeren und Erden und Küsten und Häfen und Inseln. Und ich schwöre, wenn irgendein... Balboa nennt das neue Meer Mar del Sur, Südmeer. Denn die Landenge des heutigen Panama verläuft nicht von Osten nach Westen, sondern von Norden nach Süden. Auf seiner verzweifelten Suche nach Gold hat der spanische Abenteurer zufällig die Südsee entdeckt. Inzwischen sitzt ein anderer Herrscher auf dem spanischen Thron. Karl der Fünfte, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und er ist sehr an den Nachrichten über diesen neuen Ozean interessiert. Er weiß, dass die Kontrolle über beide Küsten absolut notwendig ist, um die Gold- und Silbertransporte aus den Anden gegen den Zugriff anderer europäischer Herrscher abzusichern und gleichzeitig die Eroberungen voranzutreiben. Denn auch die Engländer, Franzosen und Niederländer greifen nach der neuen Welt. Im Jahre 1523 hat Kaiser Karl V. angeblich als erster die Idee zu einer schiffbaren Wasserstraße zwischen den Ozeanen. Wir lassen das Land von Castilla del Oro von Ozean zu Ozean öffnen. Auf diesem Kanal können unsere Schiffe ungehindert zwischen den Meeren verkehren. Wir werden den Portugiesen die reichen Gewürzinseln abjagen und Posten in der gesamten Südsee errichten. Doch das blieb einstweilen ein unerfüllbarer Traum. Niemand konnte zu jener Zeit ein solch gewaltiges Projekt auf die Beine stellen. Bis dieser nach der im Jahr 1519 gegründeten Stadt Panama benannte Kanal wirklich in Angriff genommen wurde, sollten noch mehr als 3 Jahrhunderte vergehen. Januar 1870. Brooklyn, New York. Ein klarer und sonniger Samstagmorgen. Menschen spazieren auf den Boulevards der Kaimauern, bestaunen die Bauarbeiten an der gerade entstehenden Brooklyn Bridge und winken den Schiffen auf dem East River zu. Eines davon ist die Dampfkorvette Nipsic. Unter dem Kommando des Fregattenkapitäns Thomas O. Selfridge sticht sie an diesem Morgen in See, um eine von höchster Stelle angeordnete Mission zu erfüllen. Marineministerium, Washington, 10. Januar 1870. Hiermit wird Ihnen das Kommando über eine Expedition übergeben, die den Isthmus von Darien zu vermessen hat, um den Punkt festzustellen, an dem ein Kanal zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean anzulegen ist. Angeordnet hatte diese Expedition Präsident Ulysses S. Grant höchstpersönlich. Für Europäer sind Nutzen und Vorteile des angestrebten Kanals groß. Für Amerikaner sind sie unermesslich. Das Ministerium hat Ihnen eine Aufgabe anvertraut, die im Zusammenhang... Der 33-jährige Thomas Selfridge, den man mit der Leitung des schwierigen Unternehmens betraut hat, ist ein ausgezeichneter Offizier. Jahrgangsbester der Marineakademie Annapolis und verdienter Kanonenbootkommandeur während des amerikanischen Bürgerkriegs, der erst 5 Jahre zurückliegt. Zusammen mit 100 Offizieren und Matrosen, Ärzten, Landvermessern, Geologen, Zeichnern, Telegraphisten und einem Fotografen soll er die Wildnis Dariens, den südöstlichsten Teil der schmalen Landbrücke zwischen Mexiko und dem südamerikanischen Kontinent, erkunden und genauestens vermessen. Die Höhe der Berge, die Tiefe der Flüsse, das Verhalten der dort lebenden Indianervölker, einfach alles. Woher das plötzliche Interesse an diesem mehr als 3000 Kilometer entfernten, lebensfeindlichen Landstrich, fernab jeder Zivilisation, der zudem auch noch eine Provinz Kolumbiens ist? Was nutzt den USA ein Kanal in Darien? Nun, so plötzlich war das Interesse nicht. Es heißt, der weltberühmte preußische Forschungsreisende Alexander von Humboldt, der zum Abschluss seiner 5-jährigen und viel beachteten Amerikareise im Jahre 1804 einige Tage Gast des damaligen US-Präsidenten Thomas Jefferson gewesen war, habe mit seinen spektakulären Berichten den Anstoß dazu gegeben. Seitdem spricht man von Humboldts Route, wenn man die Wasserstraße meint, die den Atlantik mit dem Pazifik verbinden sollte. Besonders militärische Kreise haben ein Interesse am direkten Seeweg zwischen der amerikanischen Atlantik- und Pazifikküste. Der Weg durch die immer noch von Indianern beherrschte Prärie der Great Plains und über die Rocky Mountains ist sehr gefährlich und die transkontinentale Eisenbahn noch ein vager Traum. Also ist das Schiff die beste Lösung. Wollte man im Jahr 1846 per Schiff von New York in das gerade von den Mexikanern eroberte San Francisco an der Pazifikküste reisen, musste man eine monatelange Reise in Kauf nehmen. Der gesamte Kontinent und das gefürchtete Kap Horn mussten umschifft und über 20.000 Kilometer zurückgelegt werden. Ein Kanal würde diese Entfernung auf einen Schlag mehr als halbieren. Statt 20.000 nur noch 8.000 Kilometer. Auch für die seit 1848 nach Kalifornien strömenden Goldsucher eine gewaltige Zeitersparnis. Der Weg über den Isthmus von Darien ist neben der nördlicheren Nicaragua-Route die schnellste Verbindung zwischen den beiden Küsten der USA. Aber im Gegensatz zu Nicaragua ist die Wildnis Dariens geradezu die Hölle auf Erden. Doch das schreckt die Goldsucher nicht. Eine amerikanische Gesellschaft, die Panama Railroad Company, beginnt mit dem Bau einer Eisenbahn quer durch den Dschungel. Im Jahr 1855 nimmt sie den Betrieb auf. Die Bauarbeiten der Panama-Bahn kosten eine große Anzahl Menschenleben. Mit Sicherheit einige tausend. Wie viele genau, das ist jedoch nicht dokumentiert. Malaria, Gelbfieber, Ruhe, Pocken und eine verheerende Cholera-Epidemie forderten ihren Tribut. In Briefen der Goldgräber von Kalifornien heißt es: Auf jede Gleisschwelle zwischen Panama und Colón kommt ein toter Mann. Iren, Chinesen und besonders schwarze Tagelöhner aus der Karibik, die den größten Teil der Arbeiterschaft ausmachen, sie alle werden Opfer schlimmer Seuchen, katastrophaler Arbeitsbedingungen und mangelnder Hygiene. Das mörderische Klima tut sein Übriges. Die Bahnlinie zwischen dem heruntergekommenen Hafenstädtchen Colón am Atlantik und dem freundlicheren Panama an der Pazifikküste ist kaum mit den großen Trassen der nordamerikanischen Eisenbahnstrecken zu vergleichen. Es gibt nur ein Gleis und die Waggons sind winzig. Dennoch erweist sie sich schon bald als überaus lukrativ für ihre Betreiber. Und ganz nebenbei ist es die erste transkontinentale Eisenbahnlinie der Welt. Die Fahrt von Ozean zu Ozean dauert nur knapp 3 Stunden und ist zu jener Zeit eine riesige, wenn auch sündhaft teure Attraktion. 25 Golddollar kostet eine Passage, ein Vermögen. Durch die kleinen Fenster der Waggons kann man direkt in das überwältigende Grün des mittelamerikanischen Urwalds blicken und sich fragen, welche Geheimnisse er wohl verbergen mag. Als die Nipsic am Nachmittag des 21. Februars 1870 in der Caledonia Bay an der Atlantikküste Dariens vor Anker geht, scheint die Sonne. Es ist Trockenzeit. Keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen und das Thermometer zeigt für tropische Verhältnisse milde 30 Grad. Anders als in den Schreckensmeldungen macht die Gegend auf Kapitän Thomas Selfridge keinen besonders feindseligen Eindruck. Zunächst zumindest. Voller Tatendrang geht die Expedition in Begleitung eines kolumbianischen Gesandten, Señor Don Blas Arosemena, an Land. Unverzüglich beginnt man mit der Arbeit. Ein kleines Observatorium und eine Telegrafenstation werden errichtet, während Selfridge mit einem 80 Mann starken Trupp in den Dschungel vordringt. Wenig später kabelt Cheftelegrafist Clark nach Hause. Wir kommen gut vorwärts auf unserem Weg zum Pazifik. Durch die schlimmste Gegend, die ich je gesehen habe. Schreiben unmöglich. Alle wohlauf und guten Mutes. Den Marineinfanteristen und allen, die unter seinem Kommando stehen, erteilt Selfridge den unmissverständlichen Befehl, die Indianer und ihr Eigentum uneingeschränkt zu respektieren. Die USA wollen nicht als Eroberer auftreten. Gewaltexzesse, wie jene der spanischen Konquistadoren, darf es unter keinen Umständen geben. Kein Dorf darf ohne Einwilligung der Indios betreten werden. Ausschreitungen gegen Frauen werde ich durch härteste Strafen ahnden lassen. Und den neugierigen Indios erklärt er: Mich hat mein großer Häuptling mit dem Befehl hierher geschickt, durch das Land zu ziehen. Und ich muss gehorchen. Ich werde zum Pazifik marschieren. Friedlich, wenn das möglich ist. Aber wenn nicht, so stehen mir ausreichend Kräfte zur Verfügung. Die Indios lassen ihn unbehelligt gewähren, sagen ihm aber auch, wohl eher aus ihrem großen Misstrauen heraus, dass sie nichts über das Innere des Landes wüssten und ihm bei seiner Suche nicht behilflich sein könnten. Die Erkundung gestaltet sich, wie erwartet, als überaus schwierig. An manchen Tagen kommt die Gruppe kaum 300 Meter weit, so dicht ist das Unterholz des Regenwaldes. Jeder Mann bekommt morgens einen Esslöffel Whisky und eine starke Dosis Chinin. Ein weißes Pulver, das aus dem immergrünen China-Rindenbaum gewonnen wird und gegen Malaria und Fieber wirken soll. Giftige Tiere und besonders die Insekten, die man hier Bichos nennt, machen den Teilnehmern der Expedition schwer zu schaffen. Samstag, 9. April. Marschierten am rechten Ufer des Flusses. Ließen 9 Männer zurück, die keine Schuhe mehr hatten. So notiert Selfridge in seinem Tagebuch. Wieder eine schlaflose Nacht wegen der Insekten. Mücken in so dichten Schwärmen, dass ich sah, wie sie eine Kerze mit ihren verbrannten Überresten löschten. Dann beginnt die Regenzeit. Die unaufhörlichen Niederschläge verwandeln das Tiefland in einen gewaltigen Sumpf. Oft müssen Selfridge und seine Leute die Nächte auf Bäumen verbringen, weil das Wasser so schnell ansteigt, dass die Zelte regelrecht überflutet werden. Außerdem werden die Vorräte knapp. Die Moral der Männer sinkt von Tag zu Tag. Die Männer werden nicht mehr vom Reiz des Neuen angetrieben. Doch wenn es uns gelingt, über die Wasserscheide vorzustoßen, können wir feststellen, ob diese Route praktikabel ist. Die 600 Paar Schuhe, die man mitgebracht hatte, sind aufgebraucht und Selfridge zieht erstmals in Erwägung, die Erkundungen abzubrechen. Sie dringen bis zur kontinentalen Wasserscheide vor, dem Punkt im Gebirge, von dem aus die Flüsse in verschiedene Richtungen fließen. Nach Norden in den Atlantik und nach Süden in den Pazifik. Dort stellt Selfridge enttäuscht fest, dass die sogenannte San Blas-Route für einen Kanalbau völlig ungeeignet ist. Die Berge sind bis zu 900 Meter hoch und man müsste Tunnel und Schleusen bauen, um ein Schiff vom Atlantik zum Pazifik zu bringen. In seinem Abschlussbericht vor dem Marineministerium erklärt er: Das zu untersuchende Gebiet ist reduziert und das Problem eingeengt worden. Wir wissen jetzt, dass ein Kanal mit Schleusen kaum machbar ist. Vielmehr sollte er den Charakter einer Meerenge haben, ohne Schleusen und Hindernisse. Wir brauchen einen Durchbruch auf Meereshöhe, wie beim Suezkanal. London im Sommer 1870. Während in den USA die Ergebnisse der Panama-Expedition von Thomas Selfridge ausführlich diskutiert werden, strömt in der britischen Hauptstadt eine gewaltige Menschenmenge zusammen. Über 30.000 Schaulustige versammeln sich im Kristallpalast und alle wollen den berühmten Franzosen sehen, den großen Ingenieur, der das Unvorstellbare bewerkstelligt hat. Eine 162 Kilometer lange Wasserstraße quer durch die ägyptische Wüste zu bauen, den Suezkanal. Vicomte Ferdinand de Lesseps ist ein waschechter Graf, 64 Jahre alt und von eindrucksvollem Aussehen. Er wirkt jünger, als er ist. Sein Gesicht ist gebräunt von der heißen Sonne Ägyptens. Er trägt einen gepflegten Schnurrbart und seine dunklen Augen blicken stolz in die jubelnde Menschenmasse. So viel Begeisterung hat vor ihm kaum jemand in England erfahren und mit Sicherheit kein Franzose. Durch den 1869 fertiggestellten Suezkanal wurde der Seeweg zwischen Europa und Asien um über 9000 Kilometer verkürzt. Was zum Beispiel bei einer Reise vom südfranzösischen Marseille ins indische Bombay oder auch Mumbai genannt, fast 2 Monate Zeitersparnis bedeutete. Der Bau dieser Wasserstraße quer durch die glühende Wüste zwischen Nil und arabischer Halbinsel war eine gewaltige Kraftanstrengung, die man getrost in eine Reihe mit dem Bau der chinesischen Mauer oder der antiken Pyramiden stellen kann. Ferdinand de Lesseps ist eine schillernde Figur. Obwohl man ihn als den großen Ingenieur bezeichnet, hat er keinerlei technische Ausbildung. Er hat auch keine sonderliche Erfahrung im Finanzwesen oder der Verwaltung. Dennoch ist er ein Entrepreneur extraordinär, ein Organisator mit besten Kontakten zu den Mächtigen seiner Zeit. Sein Markenzeichen ist der unnachgiebige Wille, seine Visionen in die Tat umzusetzen. Ich warte mit Geduld, schrieb er einem Zeitungskorrespondenten im letzten Jahr des Kanalbaus. Geduld, von der ich Ihnen versichere, dass sie mehr Charakterstärke verlangt als das Handeln. Einer seiner Enkel beschreibt ihn später als halsstarrig. Und der berühmte Schriftsteller Jules Verne nennt ihn das Genie des Willens. Im Sommer 1870 liegt Ferdinand de Lesseps die Welt zu Füßen. Noch ahnt niemand, dass dieser Mann, dem kein Vorhaben zu groß ist, an seinem nächsten Mammutprojekt spektakulär scheitern wird. Er wird Frankreich an den Rand eines Staatsbankrotts bringen und dafür sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Doch bis dahin werden noch fast 20 Jahre vergehen. Jetzt, nach der Eröffnung des Suezkanals, sucht der alte Haudegen erst einmal nach neuen historischen Aufgaben. Auch Wenn er schon 64 Jahre alt ist, denkt er nicht eine Sekunde an Ruhestand. Er plant, eine Eisenbahn zu bauen von Paris nach Moskau und Peking. Er will einen riesigen See mitten in der Sahara anlegen, so groß wie Spanien. Und dann, 1875, erklärt er erstmals öffentlich, dass er gedenke, einen neuen Kanal zu erschaffen. Einen Kanal quer durch Zentralamerika, der den Isthmus auf Meereshöhe durchschneidet, ohne eine einzige Schleuse. Es ist uns in Ägypten gelungen, es wird uns auch in Amerika gelingen. Der Plan stammt nicht von ihm, ebenso wenig wie der Plan für den Suezkanal. Doch de Lesseps macht sich die Ideen anderer schnell zu eigen, wenn sie seinen Interessen dienen. Auf einem internationalen Kongress, den die Pariser Geographische Gesellschaft im Sommer 1875 im Louvre abhält, kommen die wichtigsten Fachleute jener Zeit zusammen. Ingenieure, Geologen, Wissenschaftler aus aller Welt. Auch aus den USA, wo man sich schon seit 5 Jahren mit dem Thema eines interozeanischen Kanals in Mittelamerika intensiv auseinandersetzt. Die Amerikaner hatten eine Kanalkommission gebildet und die hatte sich nach mehreren Expeditionen und ausführlichen Vermessungen kurz vor dem Pariser Kongress für die Nicaragua-Route entschieden. Einstimmig. Panama kam nicht in Frage. Zu schwierig, zu teuer, schlicht undurchführbar. De Lesseps wittert seine Chance. Auf dem Pariser Kongress nutzt er geschickt die Aufmerksamkeit der Leute, um den Amerikanern und ihrem Präsidenten Ulysses S. Grant in aller Öffentlichkeit zu widersprechen. Die amerikanischen Bemühungen sind unzureichend gewesen. Ich werde eine eigene Expedition ausrüsten und an den Isthmus von Darien senden. Die finanziellen Mittel dazu sind vorhanden. Eine Sensation. Medienwirksam gründet Ferdinand de Lesseps eine eigene Kanalgesellschaft, die Société Civile Internationale du Canal Interocéanique de Darien. Anfang November 1876 macht sich der Dampfer Lafayette, das Flaggschiff der französischen Westindienlinie, auf den Weg. An Bord sind 17 Männer, unter anderem Kapitänleutnant Wise und ein zweiter Offizier, Kapitänleutnant Armand Reclus. Ihr Auftrag ist klar umrissen. Meine Herren, finden Sie eine geeignete Route. Vermessen und dokumentieren Sie alles genau. Ich will diesen Kanal bauen. Haben Sie mich verstanden? Wie schon Thomas Selfridge und all die anderen, die sich zuvor durch den Dschungel Dariens gekämpft hatten, erleben die Franzosen die schlimmsten Strapazen. 3 von ihnen sterben, die anderen kehren 6 Monate später malariakrank und völlig entmutigt nach Frankreich zurück. Ihre Vermessungsergebnisse sind kaum der Rede wert. De Lesseps ist äußerst unzufrieden. Sofort schickt er eine zweite Expedition auf den Weg. Die Eisenbahn ist der Schlüssel. Ein Kanal in Meereshöhe kann und muss mit Hilfe der Eisenbahn und in ihrer unmittelbaren Nähe gebaut werden. Die Panama-Bahn, die jetzt bereits seit über 20 Jahren in Betrieb ist, stellt die einzige echte Verkehrsverbindung zwischen der Atlantik- und der Pazifikküste Dariens dar. De Lesseps weiß, dass er auf sie nicht verzichten kann. Dummerweise gehört sie einer amerikanischen Gesellschaft. Doch darüber würde er sich später Gedanken machen. Er trägt Reclus auf, sich bei der neuen Expedition auf das Gebiet entlang der Bahnstrecke zu konzentrieren. Wise soll währenddessen in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá reisen, damals eine der unzugänglichsten Städte der Welt. Dort soll er sich politische Unterstützung für die französischen Pläne holen. Denn Darien gehört nach wie vor zu Kolumbien und der Staat Panama existiert noch nicht. Auch die zweite Expedition bringt keine verwertbaren Erkenntnisse. Wise dagegen ist erfolgreich und erwirkt in Kolumbien die sogenannte Wise-Konzession, einen Vertrag, der den Franzosen und ihrer Kanalgesellschaft das ausschließliche Recht einräumt, einen Kanal am Isthmus von Darien zu bauen und 99 Jahre lang zu betreiben. Kolumbien erhält dafür eine entsprechende finanzielle Entschädigung und jährliche Zahlungen. Ein Durchbruch. In Washington reagiert man darüber sehr verärgert. Präsident Grant will keinen französischen Kanal vor der Haustür. Wenn es einen Kanal zwischen den Ozeanen gibt, dann nur einen amerikanischen. Der Ärger ist vorprogrammiert. Doch Ferdinand de Lesseps wäre nicht der große Franzose, wenn er sich davon beeindrucken ließe. Als er die Wise-Konzession in den Händen hält, weiß er, dass der erste Schritt getan ist. Auch ohne ausreichende Vermessungsdaten beruft er eilig einen internationalen Kongress ein, der sich jetzt ganz konkret mit der Durchführung des Kanalbaus entlang der Panama-Bahn beschäftigen soll. Kurz vor Beginn des Kongresses bestellt de Lesseps seinen Sohn Charles ein. Er will ihn dazu bringen, bei dem bevorstehenden Mammutprojekt wieder mitzumachen. Schon beim Bau des Suezkanals hatte Charles de Lesseps wichtige Funktionen übernommen und dafür einen hohen Preis gezahlt. Unter den vielen tausend Todesopfern, die die Cholera in Ägypten während des Kanalbaus gefordert hatte, war auch sein kleiner Sohn Ferdinand gewesen. Als Charles im Frühling 1879 das Pariser Büro betritt und seinen Vater in die Arme nimmt, ist er 38 Jahre alt. Er hat eine Glatze und einen dichten schwarzen Bart, der ihn sehr ernst und vor allem älter wirken lässt. Eine äußere Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn ist kaum zu erkennen. Doch Charles ist genauso scharfsinnig und redegewandt wie sein alter Herr, wenn auch vorsichtiger und weit weniger enthusiastisch. Besonders beim Thema Panama. Vater, das Ganze ist eine Verrücktheit, ein Wahnsinn. Wir wissen nichts über das Land. Und doch willst du ein Unternehmen beginnen, dessen Größe die des Suezkanals bei weitem übertrifft? Was willst du denn in Panama finden? Geld? Das hat dich noch nie interessiert. Ruhm? Hast du nicht genug davon? Lass jemand anders die Arbeit erledigen. Eine Weile herrscht gespanntes Schweigen im Raum. Dann, als er einsieht, dass sein Vater von seinem Vorhaben nicht abzubringen ist, fügt Charles leise hinzu: Beschließt du, es doch zu machen, wenn dich nichts aufhalten kann und du willst, dass ich dir helfe, dann tue ich es. Ferdinand de Lesseps blickt seinen Sohn lange an. Dann lächelt er. Ich habe meinen Entschluss bereits gefasst. Am 15. Mai 1879 um 14 Uhr wird der Congrès International d'Etudes du Canal Interoceanique, der internationale Kongress für das Studium des interozeanischen Kanals, eröffnet. 350 Jahre nachdem Kaiser Karl V. die Idee zu einer Wasserstraße zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean hatte, sollten nun die besten Wissenschaftler und Techniker der Welt eine Lösung für das schwierigste Bauunternehmen der Menschheitsgeschichte finden. Paris gleicht einem Ameisenhaufen. Tausende Neugierige versammeln sich am Boulevard Saint-Germain, vor den Toren des Hauptquartiers der Geographischen Gesellschaft. Die milde Frühlingssonne scheint hell auf die blühenden Kastanienbäume, während die Gesandten aus aller Herren Länder aus immer neu eintreffenden Kutschen steigen. Ferdinand de Lesseps hatte jede einzelne Einladung höchstpersönlich verschickt. Man kann also sagen, dass es sein Kongress ist. Und er würde sich mit nichts weniger als der Bestätigung seines Panama-Plans zufrieden geben. Es ist eine Frage der nationalen Ehre Frankreichs. Auch die USA hat eine Delegation geschickt, der unter anderem Thomas O. Selfridge angehört. Die Amerikaner sind fest entschlossen, de Lesseps einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch bald müssen sie feststellen, dass sie es sind, die die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben. Zwei Wochen lang wird hitzig debattiert, technische Ausschüsse werden gebildet, Zahlen und Daten ausgetauscht. Schnell gibt es zwei Lager. Diejenigen, die dem wortgewaltigen Ferdinand de Lesseps bedingungslos folgen, und jene, die die Sache nüchterner betrachten und die von den Amerikanern vorgeschlagene Route durch Nicaragua befürworten. Am Freitag, den 23. Mai, dem 9. Tag des Kongresses, tritt Ferdinand de Lesseps an das Rednerpult. Hinter sich eine überdimensionale Landkarte Mittelamerikas. Er hält eine flammende Rede, ohne eine einzige schriftliche Notiz. Klar und frei von jeder technischen Vokabel. Ein Auftritt, der seine Wirkung beim Publikum nicht verfehlt. Meine Herren, betrachten Sie die Karte. Es bedarf nur eines Blickes, um zu erkennen, dass der einzige Ort der richtige Ort für einen Kanal Panama ist. Es gibt eine funktionierende Bahnverbindung zwischen den Küsten. Zwei blühende Städte mit Häfen, Colón und Panama, von denen aus man die Arbeiten beginnen kann. Natürlich wird es Schwierigkeiten geben, die gibt es immer. Auch in Suez haben wir uns gewaltigen Herausforderungen gegenübergesehen. Doch wir haben sie gemeistert. Immer wenn ein Problem unüberwindlich erschien, kamen geniale Männer zur rechten Zeit, um es zu lösen. Und so wird es auch in Panama sein. Und was das Geld betrifft, glauben Sie mir, es gibt in Frankreich mehr als genug Geld, das nur darauf wartet, für dieses Jahrhundertprojekt ausgegeben zu werden. Die endgültige Empfehlung des Technischen Ausschusses mündet beinahe in eine Schlägerei. So verhärtet sind die Fronten. Viele Teilnehmer verlassen empört den Sitzungssaal. Die Schlussabstimmung am 29. Mai 1879 ist dann kaum mehr als eine Farce. Für de Lesseps Panama-Plan stimmen 74 Delegierte, dagegen nur 8. Viele Stimmberechtigte enthalten sich oder sind vor lauter Wut bereits aus Paris abgereist. Der Held von Suez hat es geschafft. Frankreich wird einen Kanal bauen. In Panama. Und er, Ferdinand de Lesseps, fast 70 Jahre alt, wird das Unternehmen anführen, wie es von Anfang an sein Plan war. Doch Panama ist nicht Ägypten. Und wie gewaltig die Schwierigkeiten tatsächlich sind, die auf den großen Ingenieur und seine Leute zukommen, davon haben sie nicht die geringste Vorstellung. Um sich ein Bild von dem Ort zu machen, für den er sich so glühend eingesetzt hat, reist Ferdinand de Lesseps mit seiner ganzen Familie nach Colón, an der Atlantikküste Dariens. Am 30. Dezember 1879 läuft die Lafayette im Hafen von Colón ein. Es ist Trockenzeit. Die Sonne brennt auf die Bucht hinunter und die Luft ist heiß und schwül. Eine kleine Blaskapelle steht auf dem Kai und heißt die vornehme Reisegesellschaft willkommen. Die kleine Hafenstadt ist ziemlich heruntergekommen. Es gibt keine Kanalisation und auch keine richtige Wasserversorgung. Überall auf den ungepflasterten Straßen liegen Müllhaufen und tote Tiere, Hühner, Katzen, sogar Pferde. Am Himmel kreisen Raubvögel, die nur darauf warten, sich über die Kadaver hermachen zu können. Die Menschen, darunter viele Schwarze aus Jamaika und der restlichen Karibik, leben in bitterster Armut. Ferdinand de Lesseps muss von Colón ziemlich enttäuscht gewesen sein, doch er lässt sich nichts anmerken. Er ist hierher gekommen, um einen Kanal von historischer Bedeutung zu bauen, und nichts wird ihn daran hindern. Er besteigt mit seinem Gefolge die Panama-Bahn. Unter lautem Getöse verschwindet der Zug im dichten Dschungel. Ein Zeitungskorrespondent schreibt später über die Ankunft der Franzosen. Herr de Lesseps fuhr die meiste Zeit auf der offenen Plattform des letzten Wagens. Im Wagen selbst herrschte ein mehr als tropischer, ein einfach stürmischer Enthusiasmus. Ein gelber Schmetterling konnte diese begeisterungsfähigen Leute völlig aus dem Häuschen bringen. Aber es ist kaum vorstellbar, was der erste Kontakt mit dem Chagres bedeutete. Der Waggon barst fast vor Erregung. Man musste den Zug anhalten und den Chagres, den Feind, inspizieren. Der Chagres ist ein Fluss, der in der Nähe Colons in den Atlantik mündet. In der Regenzeit, die hier ganze 8 Monate dauert, wird er zu einem wahren Monstrum. Für den zukünftigen Kanal stellt er eines der größten Hindernisse dar. Noch weiß niemand, wie man ihn bändigen soll. Mit einem gewaltigen Damm? Oder muss man ihn vielleicht sogar umleiten? Das bringt Lesseps nicht eine Sekunde aus der Fassung. Es wird eine Lösung geben, auch für dieses Problem. Sechs Stunden später erreicht der Zug die malerische Stadt Panama auf der anderen Seite des Isthmus. Auch hier wird der große Franzose mit großem Pomp empfangen. Fast alle Bewohner sind auf der Straße, auch wenn viele nicht genau wissen, wer dieser große Franzose eigentlich ist oder was er hier will. Panama hat sich herausgeputzt. Man hat sogar die Häuser neu streichen lassen, nur für diesen historischen Augenblick. Am 1. Januar 1880 schlägt Ferdinand de Lesseps kleine Tochter Ferdinande eine Spitzhacke in eine sandgefüllte Champagnerkiste. An der Mündung des Rio Grande. Ganz in der Nähe jener Stelle, an der sich Vasco Núñez de Balboa und seine Männer 350 Jahre zuvor in die salzigen Fluten des Pazifik geworfen hatten. Die Bauarbeiten am Panama-Kanal haben offiziell begonnen. Unsere Arbeit wird in Panama leichter sein als in Suez. Nachdem ich jetzt die verschiedenen Örtlichkeiten am Isthmus zusammen mit unseren Ingenieuren besichtigt habe, begreife ich nicht, warum Sie so lange zögerten mit Ihrer Erklärung, dass es möglich sein werde, einen Schifffahrtskanal zwischen den beiden Ozeanen in Meereshöhe zu bauen. Denn die Entfernung ist ebenso kurz wie die zwischen Paris und Fontainebleau. Alle Schauermärchen, die man sich über diese wundervolle Gegend erzählt, sind nichts weiter als die Erfindungen unserer Gegner. Wie falsch der Erbauer des Suezkanals damit liegt, wird sich nur wenige Monate später zeigen. Denn nicht nur finanzielle Probleme und der wachsende Widerstand der USA bedrohen das Bauprojekt, sondern Armeen von Stechmücken, Erdrutsche, die extrem schwüle Hitze und immer wieder der endlose Regen. Werkzeuge, Maschinen und Kleidung verrosten und verschimmeln in dem feuchten Klima innerhalb kürzester Zeit. Nein, Panama war nicht Suez. Es war bei weitem schlimmer. Neun lange Jahre ringen die französischen Ingenieure, die als die besten ihrer Zeit gelten, mit einer schier endlosen Kette von Problemen. Improvisation ist nicht ihre Stärke. Sie sind Perfektionisten, aber sie brauchen konstante Arbeitsbedingungen und eine sichere Planung. Beides ist in der Dschungelhölle Panamas so gut wie unmöglich. Die Kosten explodieren und immer neue Horrormeldungen erreichen Lesseps in Paris. Die Kanalgesellschaft muss die ganze Panama-Bahn kaufen, da die Arbeiten ständig durch die Amerikaner behindert werden. Die Franzosen bezahlen dafür ein Vielfaches des eigentlichen Werts. Manche sprechen von Erpressung. Und auch die Errichtung einer halbwegs funktionierenden Gesundheitsversorgung verschlingt Millionen. Im Rekordtempo errichtet man in Ancon ein gewaltiges Krankenhaus mit mehr als 70 Gebäuden. Die Kanalkrankenhäuser auf der Panama-Seite bilden ohne Zweifel das beste und perfekteste Krankenhaussystem, das es je in den Tropen gab, schreibt der kanadische Arzt Dr. Wolfred Nelson, der zu jener Zeit in Panama lebt. Die Zahl der an Malaria und Gelbfieber Erkrankten ist gewaltig. Je mehr Arbeiter die Kanalgesellschaft anheuert, desto mehr Nahrung finden die gierigen Moskitos, die überall lauern, in den Sümpfen und jeder anderen offenen Wasserstelle, auch in den Regenfässern der Städte, in denen sie gerne ihre Eier ablegen. Malaria ist eine gefürchtete Tropenkrankheit. Malaria ist italienisch und heißt übersetzt schlechte Luft. Lange Zeit glaubte man, dass die Krankheit durch Sumpfgase und giftige Winde übertragen wird. Während der Bauarbeiten am Suezkanal stellt der englische Chirurg Ronald Ross einen Zusammenhang zwischen dem Malaria-Erreger und dem Stich der weiblichen Anopheles-Mücke fest. Die Symptome sind Schüttelfrost und starke Fieberanfälle, brennender Durst und heftige Schweißausbrüche. Wer einen Malaria-Anfall überlebt, ist völlig geschwächt und wird nicht selten depressiv. Viele Arbeiter in Panama begehen nach einer Malaria-Infektion Selbstmord. 1883 entscheiden französische Ärzte im Krankenhaus von Ancon, die Betten der Kranken in Wassereimer zu stellen. zum Schutz vor Ameisen und mysteriösen Bodenbakterien, die angeblich ebenfalls Malaria und andere Krankheiten verursachen sollen. Ein fataler Fehler, urteilt der renommierte US-Militärarzt Dr. William Crawford Gorgas, der später in Panama ein gewaltiges Gesundheitsprogramm auf die Beine stellt. Selbst wenn die Franzosen bewusst versucht hätten, Malaria und Gelbfieber zur weiteren Verbreitung zu verhelfen, so hätten sie keine Bedingungen schaffen können, die diesem Zweck besser gedient hätten. Die Wassereimer werden zu wahren Brutstätten für die Mücken. Die Folgen sind verheerend. Bald säumen tausende Kreuze die Baustellen. Damit es nicht noch mehr werden, beschließt man, die Leichen toter Franzosen und anderer Europäer in Essigfässern nach Europa zu verschiffen. Malaria und Gelbfieber allein fordern in der Bauzeit zwischen 1880 und 1889 mehr als 20.000 Todesopfer. 7 Menschen jeden Tag. Eines der größten Probleme aber ist der alte und dickköpfige Ferdinand de Lesseps selbst. Er hört nicht auf seine Ingenieure, die immer wieder versuchen, ihm klarzumachen, dass ein Kanal auf Meereshöhe nicht möglich ist. Gegen jede Vernunft versucht er, seine Vision zu verwirklichen. Dutzende Dampfbagger und Transportkähne, hunderte Bohrer, 50 Lokomotiven und 3000 Waggons kommen zum Einsatz. Ein gigantischer Maschinenpark, der seinesgleichen auf der Welt sucht. Jeden Tag werden neue Eisenbahngleise verlegt, eine große Schneise wird in den Dschungel getrieben, es wird gegraben und gesprengt, auf beiden Seiten des Isthmus. 74 Kilometer lang soll der Kanal werden, an der Sohle 22 Meter breit und 9 Meter tief. Den Chagres-Fluss, die große Unbekannte, will man mit einem 48 Meter hohen Damm abschließen, sodass seine Fluten bei Regenzeit nicht den Kanal überschwemmen. Zwischen 1883 und 1885 wird das ehrgeizige Bauprojekt von Jules Isidore Dinglère geleitet, einem unscheinbaren kleinen Mann Mitte 40. Er ist ein brillanter Ingenieur und von Ferdinand de Lesseps und seinem Sohn Charles regelrecht umworben worden, damit er nach Panama geht. Kaum ist er am Isthmus eingetroffen, wird ihm klar, dass alle Schätzungen, die Kosten und Umfang der Arbeit betreffen, viel zu niedrig angesetzt sind. Ein Wunschtraum, der jetzt von der bitteren Realität eingeholt wird. Noch im Jahr 1883 reist er wieder nach Paris und erstattet den de Lesseps Bericht. 120 Millionen Kubikmeter Erde und Fels müssen entfernt werden. Das ist wesentlich mehr, als die Technische Kommission vorgesehen hatte. Beinahe das Doppelte, um es korrekt auszudrücken. Nun, Sie werden eine Lösung finden. Was immer Sie benötigen, lassen Sie es mich wissen. Fahren Sie unverzüglich mit der Arbeit fort. Der alte Lesseps nimmt es erstaunlich gelassen auf. Obwohl weder der geplante Termin der Fertigstellung noch das Budget für die Baukosten gehalten werden können, erklärt er der Öffentlichkeit wieder einmal in blumigen Worten: Meine Herren, alles verläuft nach Plan. Völlig reibungslos. Genauso wie es unsere vorzüglichen Ingenieure und Techniker ausgerechnet haben. Schon bald wird die Welt um ein Wunder reicher sein. Wieder einmal wird Frankreich, wo man es gewohnt ist, für die Zivilisation zu arbeiten, ein leuchtendes Beispiel für Tatkraft und Entschlossenheit abgeben. Andere Nationen werden sich daran ein Vorbild nehmen. Doch jenseits des Atlantik verläuft kaum etwas nach Plan. Dingler gibt sich die größte Mühe, schließt jetzt Verträge mit privaten Baufirmen, auch aus den USA, ab, um die Arbeiten zu beschleunigen. Neue Hafendocks werden gebaut, Lagerhallen, Lokschuppen und Werkstätten. Immer mehr Menschen aus aller Welt strömen nach Panama, um dort Arbeit zu finden. Ende 1883 verzeichnet die Kanalgesellschaft bereits 13.000 Arbeitskräfte. Und dann treffen die ersten Schwimmbagger ein. Diese monströsen, schwimmenden Maschinen stammen aus den USA. Sie sind hochseetauglich, wenn auch äußerst schwer zu manövrieren. Rechteckige, 36 Meter lange und 9 Meter breite Ungetüme angetrieben von mehreren Dampfmaschinen mit großen stählernen Auslegern, Rädern und Ketten von eisernen Fördereimern. Hätten die Arbeiter es nicht besser gewusst, man hätte die Schwimmbagger für Kriegsmaschinen halten können. Und in gewissem Sinn tobt ein Krieg im Dschungel Panamas. Der Krieg des modernen Menschen gegen die Natur, die sich jeden Kubikmeter Erde, jeden Zentimeter Kanal teuer bezahlen lässt. Auch wenn die Schwimmbagger eine große Hilfe sind, bald ist selbst den größten Optimisten klar, dass die Bauarbeiten viel länger dauern werden, als es der gewissenhafte und nüchterne Jules Dingler voraussehen konnte. Die Berge, der Chagres, das Wetter, die Seuchen. Es ist, als hängt ein Fluch über dem Unternehmen. Nach 5 Jahren größter Plackerei ist gerade mal 1/10 des Kanals ausgehoben. Die Moral der Arbeiter ist am Boden. Die Menschen sterben wie die Fliegen. Auch Dinglers gesamte Familie fällt dem Gelbfieber zum Opfer. Er selbst erleidet einen totalen Zusammenbruch. Im Jahr 1885 gibt er schließlich auf und verlässt den Isthmus als geschlagener Mann. Dann übernimmt ein Mann das Kommando, der sich später als eine der zentralen Figuren im ganzen Panama-Drama erweisen wird. Philippe Bunot Verrier. Er ist gerade mal 27 Jahre alt, als man ihm vorübergehend die Leitung der Bauarbeiten anvertraut. Bunot Verrier ist mindestens so entschlossen wie der alte Ferdinand de Lesseps, den Kanal zu bauen. Und er ist ebenso von sich überzeugt. Durch reine Willenskraft will er das Unternehmen zum Erfolg bringen. Die Energie der Menschen wird spontan beeinflusst von einem Chef, den der feste Glaube an den Triumph eines schwierigen Unterfangens inspiriert. Während Bunot Verrier ehrgeizig ans Werk geht, überschlagen sich in Europa die Ereignisse. Zunehmend berichten Zeitungen über die Unregelmäßigkeiten beim Kanalbau. Ein Schmiergeldskandal erschüttert die Kanalgesellschaft und das Bild vom großen Franzosen bekommt Risse. Panama-Aktien fallen ins Bodenlose. Tausende Anleger in Panik. Skandal! Kanalgesellschaft steht vor dem Aus. Das ganze Unternehmen ist ein Schwindel und war es von Anfang an. Ein wahrer Sturm braut sich zusammen und der alte Ferdinand de Lesseps weiß genau, dass er jetzt alles in die Waagschale werfen muss, damit sein Traum vom interozeanischen Kanal nicht zu einem Scherbenhaufen wird und er am Ende als Verlierer dasteht. Doch anstatt seinen Kritikern Aufmerksamkeit zu schenken und auf die Ratschläge seiner Ingenieure zu hören, bleibt er dabei. Der Kanal muss auf Meereshöhe angelegt werden. Ein Ozean-Bosporus. Wir werden ihn innerhalb von 3 Jahren fertigstellen. So, wie es geplant ist. Schenken Sie dem Geschwätz der Zeitungen keinen Glauben. Es gibt keine Krise. Vertrauen Sie mir. Ich selbst werde unverzüglich an den Isthmus reisen und die Arbeiten überwachen. Ein zweites Mal besucht Ferdinand de Lesseps Panama, wieder in der Trockenzeit. Er ist jetzt gestandene 80 Jahre alt und immer noch voller Tatendrang. Wieder wird er gefeiert. Es gibt Bankette und Empfänge. Die Leute jubeln ihm zu. Hier ist er immer noch der Held von Suez. Nur einer jubelt nicht. Philippe Bunot Verrier. Nach vertraulichen Gesprächen mit den de Lesseps hat er fest damit gerechnet, dass man ihn befördert. Er hat sich mit seinen Ideen sehr hervorgetan und eine ganze Reihe Verbesserungen erwirkt. Doch zu seiner großen Überraschung verliert er den Posten des leitenden Ingenieurs wieder. Noch Jahre später grollt er über den alten de Lesseps. Jede Anerkennung, die jemand anderem als ihm gezollt wurde, schien einen Strahl aus seiner Ruhmeskrone zu stehlen. 1888 platzt Ferdinand de Lesseps großer Traum. Kanalgesellschaft steht vor dem Ruin. Alle Zahlungen eingestellt. Regierung alarmiert. Am 15. Dezember 1888 beschließt die französische Nationalversammlung die Auflösung der Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama. Ein letzter Versuch, Ferdinand de Lesseps und seiner Mitstreiter noch einmal frisches Aktienkapital einzusammeln, war kurz zuvor gescheitert. Die Gesellschaft kann die Rechnungen und Löhne nicht mehr bezahlen und geht bankrott. Es ist unmöglich. Es ist schändlich. Soll der alte Lesseps gesagt haben, als ihn ein Reporter 10 Minuten nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses zu Hause aufgesucht hat. Er, der Held von Suez, der große Franzose und Ingenieur, ist besiegt. Die Regierung hat sich abgewendet. Kaum noch jemand steht auf seiner Seite. De Lesseps hat sich mit zwielichtigen Gestalten eingelassen. Zu viel Geld war abgezweigt und zweckentfremdet worden. Hunderte Millionen Francs. Eine schier unvorstellbare Summe. Gerüchte über Korruption und Misswirtschaft machen die Runde. Das Vertrauen der Menschen ist weg. Es kommt zu einer Untersuchung. Am 4. Februar 1889 wird die französische Gesellschaft zum Bau des Interozeanischen Kanals offiziell aufgelöst. Im Mai gibt der Konkursverwalter die Anweisung, die Arbeiten am Isthmus unverzüglich einzustellen. Frankreich ist blamiert. Skandal! 800.000 Anleger verlieren ihre Ersparnisse. Regierung stoppt Kanalbau. Auf der anderen Seite des Atlantiks hingegen in Washington kann man die Schadenfreude kaum verbergen. Die ewigen Zweifler melden sich zu Wort und behalten Recht. Einen zentralamerikanischen Kanal auf Meereshöhe, ohne Schleusen, wird es nicht geben. Die Franzosen haben sich verspekuliert. Zuletzt hatte das sogar der starrsinnige Ferdinand de Lesseps zugeben müssen. Nun legt die Geschichte das größte Bauprojekt der Menschheit in die Hände anderer Männer. Der Panama-Skandal hat ein juristisches Nachspiel und stürzt Frankreich in eine seiner schwersten Staatskrisen überhaupt. Viele Politiker, die Bestechungsgelder angenommen hatten, müssen ihren Hut nehmen. Ein Desaster. Und mittendrin der greise Ferdinand de Lesseps. Auch er wird von den Untersuchungsrichtern befragt. Obwohl er seit kurzer Zeit altersbedingte Verwirrungszustände hat, beantwortet er alle Fragen klar und deutlich. Nach der Vernehmung legt er sich wieder ins Bett. Einige Tage später soll er zu seiner Frau gesagt haben: Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich glaubte, man hätte mich beim Untersuchungsrichter vorgeladen. Es war grauenvoll. Als Verantwortliche der Kanalgesellschaft werden Ferdinand und Charles de Lesseps vom Gericht zu jeweils 5 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 3.000 Francs verurteilt. Später wird das Urteil jedoch aufgehoben. Charles verbringt lediglich eine 1-jährige Gefängnisstrafe unter gewöhnlichen Verbrechern. Am Nachmittag des 7. Dezember 1894, im hohen Alter von 89 Jahren, stirbt der große Franzose Ferdinand de Lesseps auf seinem Landsitz La Chesnaye. Sein Sohn Charles ist bei ihm. Es gibt kein großes Staatsbegräbnis. Die Beisetzung findet im Kreis seiner Familie und der engsten Vertrauten statt. In keiner der Grabreden fällt auch nur einmal das Wort Panama. Nach dem Tod Ferdinand de Lesseps führt eine Auffanggesellschaft die Geschäfte weiter. Die Compagnie Nouvelle du Canal de Panama. Die Bauarbeiten ruhen für Jahre. Fieberhaft sucht man nach einem Käufer, um wenigstens einen Teil der gewaltigen Investitionen zurückzubekommen. Doch das gestaltet sich als äußerst schwierig. Panama ist jetzt eine heiße Kartoffel. Niemand will sich die Finger verbrennen und auch niemand will sich mit der erstarkenden Großmacht USA anlegen. Die hat ihr Interesse an einem Kanal in Zentralamerika nicht aufgegeben. Im Gegenteil. Ich schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten... Mit gerade mal 42 Jahren wird Theodore Roosevelt 1901 als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der jüngste US-Präsident aller Zeiten und der erste, der das Weiße Haus in Washington als Amtssitz nutzt. Als Thomas O. Selfridge 1870 die erste Expedition an den Isthmus angeführt hat, war Theodore Roosevelt noch ein kleiner Junge, der davon träumte, Naturforscher zu werden. Später studiert er an der renommierten Harvard-Universität, liest 2 Bücher pro Tag, beschäftigt sich mit Geschichte und Vogelkunde und ist äußerst beliebt. Ein kräftiger und vor allem tatkräftiger Mann. Er äußert sich öffentlich zu jedem wichtigen Thema und er hat Pläne, auch für einen Kanal. Schon seit Jahren ist Präsident Roosevelt fasziniert von der Idee des Kanals. Er bewundert Ferdinand de Lesseps. Man kann sogar gewisse Ähnlichkeiten zwischen beiden entdecken. Das Scheitern des großen Franzosen ist Roosevelts Chance, Geschichte zu schreiben. Einer der großen Amerikaner zu werden. Keine einzige große materielle Leistung, die auf diesem Kontinent noch zu vollbringen ist, hat eine so hohe Bedeutung für das amerikanische Volk wie ein zentralamerikanischer Kanal, entsprechend jenem in Suez. Erklärt er dem US-Kongress. Eine neue Debatte entflammt. Die USA sollen zur größten Seemacht der Erde werden. Und der Kanal ist dazu der Schlüssel. Allerdings denkt Roosevelt, wie die meisten Amerikaner, dabei an eine Wasserstraße durch Nicaragua, nicht durch Panama. Es sind bereits mehrere Verträge mit den Ländern Nicaragua und Costa Rica geschlossen worden. Es gibt bergeweise Vermessungsdaten. Alles spricht für die Nicaragua-Route. Das Klima ist erträglich, die Entfernung zu den USA geringer und anders als Panama, das immer noch zu Kolumbien gehört, ist Nicaragua politisch stabil. Kaum jemand denkt daran, den vermeintlichen Trümmerhaufen der Franzosen zu übernehmen und dafür auch nur einen Dollar zu zahlen. Dennoch, genau das wird passieren. Und das ist das Werk einiger überaus einflussreicher und undurchsichtiger Männer, die später als Panama-Lobby bezeichnet werden. Unter ihnen findet sich auch Philippe Bunot-Verrier, der Ingenieur, der einige Jahre zuvor von Ferdinand de Lesseps so enttäuscht worden war. Bei seinem Werbefeldzug macht er sich in den USA viele mächtige Feinde. Man hält ihn für einen französischen Agenten. Doch Verrier versteht sein Handwerk und Präsident Roosevelt wird schließlich neugierig. Einige seiner engsten Vertrauten raten ihm plötzlich dazu, Panama in Erwägung zu ziehen. Es wird ein zähes Ringen, das die Öffentlichkeit monatelang in Atem hält. Wieder werden Ausschüsse gebildet und vor dem amerikanischen Kongress wird heftig gestritten. Am Ende sieht alles danach aus, dass die Nicaragua-Fraktion den Sieg davonträgt. Doch dann funkt ihr ausgerechnet die Natur dazwischen. Momotombo ausgebrochen. Heftige Vulkanaktivität. 160 Kilometer von der geplanten Kanalroute entfernt. Diese Meldung erreicht Washington am 14. Mai 1902 und verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Kurz darauf trifft ein weiteres Telegramm in der Hauptstadt ein. Diesmal angeblich vom Präsidenten Nicaraguas José Santos Zelaya persönlich. Die veröffentlichten Meldungen über kürzlich erfolgte Eruptionen von Vulkanen und Erdbeben in Nicaragua völlig falsch. Schon Thomas O. Selfridge hatte auf dem Pariser Kongress 1879 auf die geologischen Probleme in Nicaragua aufmerksam gemacht und deshalb für Panama gestimmt. Vor dem versammelten US-Senat wird eine Karte Zentralamerikas ausgebreitet. Darauf sind alle bekannten Vulkane der Region verzeichnet. In Nicaragua gibt es ganze 8 der feuerspuckenden Berge, in Panama keinen einzigen. In einer eindrucksvollen Rede vor dem Senat zählt Senator Mark Hanna, einer der wichtigsten Befürworter der Panama-Route, noch einmal alle Vorzüge auf. Der Kanal wäre 216,56 Kilometer kürzer, hat viel weniger Krümmungen und benötigt weit weniger Schleusen. Und eines, meine Herren, müssen Sie bedenken. Wenn wir uns für Nicaragua entscheiden, wird eine andere Großmacht den französischen Kanal fertigstellen. Wollen Sie wirklich einen von den Briten oder Deutschen kontrollierten Wasserweg direkt vor unserer Haustür? Die historische Abstimmung rückt näher. Nur noch wenige Tage bleiben den Widersachern, um ihren jeweiligen Plan durchzusetzen. Ob es wirklich einen Vulkanausbruch in Nicaragua gegeben hat, wird von vielen bezweifelt. Man vermutet einen Schachzug der Panama-Lobby, die mit einer bewussten Falschmeldung die Meinung manipulieren will. Der Gesandte Nicaraguas versichert, dass es seit 1835 keinen einzigen Vulkanausbruch in seinem Land gegeben hat. Doch dann erinnert sich der gewiefte Philippe Bunot-Verrier an eine kleine nicaraguanische Briefmarke. Sie zeigt ein Eisenbahnpier und dahinter den Momotombo, der eine prächtige Lavafontäne spuckt. Er eilt durch ganz Washington. von Briefmarkenhändler zu Briefmarkenhändler, bis er 90 der kleinen Marken aufgetrieben hat. Er klebt sie auf Briefbögen und darunter schreibt er: Ein offizielles Zeugnis von der Vulkantätigkeit auf dem Isthmus von Nicaragua. Dann schickt er sie mit der Post an alle Mitglieder des US-Senats. 3 Tage vor der alles entscheidenden Abstimmung. Damit habe ich den letzten Schuss der Schlacht abgegeben. Der raffinierte Plan geht auf. Am 19. Juni 1902 entscheidet der Senat mit 42 zu 34 Stimmen für den Bau des Kanals in Panama. Am 28. Juni 1902 unterzeichnet Präsident Theodore Roosevelt das historische Panama-Kanal-Gesetz. Es konnte losgehen. Während die Amerikaner mit den Franzosen unter fleißiger Mithilfe Buneau-Verriers einen Kaufpreis aushandeln und Verträge schließen, kommt es im fernen Panama zur Revolution. Viva la Revolución! Viva Panama! Aufstand erfolgreich. Kein Blutvergießen. Soldaten übergelaufen und kolumbianische Offiziere gefangen genommen. Gleiche Bewegung auch in Colón erwartet. Regierung wird heute Abend gebildet. Unter Führung einiger Großgrundbesitzer und Politiker spaltet sich das kleine Panama von Kolumbien ab. Und bevor Bogotá weitere Truppen schicken kann, taucht ein amerikanisches Kriegsschiff vor der Küste auf, die Nashville. Damit demonstriert Präsident Roosevelt, dass er auf Seiten der Revolutionäre steht und die neue Republik Panama anerkennt. Wir haben keine Wahl, ob wir eine große Rolle in der Welt spielen werden oder nicht. So rechtfertigt Roosevelt seinen kriegerischen Entschluss vor der Presse. Das hat das Schicksal für uns entschieden. Die amerikanische Flagge wird den Wildnissen dieser Erde die Zivilisation bringen. Er hat die Nase voll von der Hinhaltetaktik der kolumbianischen Regierung. Die hat nämlich hoch gepokert und immer wieder Rückzieher gemacht, wenn es um den neuen Panama-Vertrag geht. Das Säbelrasseln zeigt Wirkung. Kolumbien gibt nach. Ein Krieg mit den USA ist undenkbar, denn er ist nicht zu gewinnen. Am 3. November 1903 wird Panama unabhängig. Und sogleich ist der umtriebige Franzose Philippe Buneau-Verriers wieder zur Stelle. Er wird von der neuen Regierung Panamas zum Vertrauensmann ernannt und soll jetzt die Verhandlungen mit den USA über den Bau des Kanals führen. Die Republik Panama steht von nun an unter dem Schutz der Vereinigten Staaten. Ich habe soeben den Kanalvertrag unterzeichnet. Die sogenannte Panama-Kanalzone wird festgelegt. Ein 16 Kilometer breiter Streifen quer durch das Land. In diesem Gebiet haben die Vereinigten Staaten die Hoheit, auch wenn es offiziell weiterhin zum Staat Panama gehören soll. Dafür zahlt Washington jährlich eine Summe von $250.000 und einmalig 10 Millionen. Ein zentraler Punkt des Vertrags besagt, dass der Kanal für alle Zeit neutral bleibt und für die Schiffe aller Nationen offen steht. Nachdem das geklärt ist, können die Arbeiten endlich beginnen. Doch wer soll das schwierigste Bauprojekt der Menschheit leiten? Wer konnte diese Herausforderung, an der schon so viele hervorragende Männer gescheitert waren, meistern? Zuerst schickt Washington John Findlay Wallace, einen verdienten Eisenbahningenieur. Wallace findet einen Haufen Ruinen vor. Die alten französischen Maschinen rosten im Dschungel vor sich hin und das Elend der Menschen in den Armutsvierteln Colons ist unerträglich. Und dann sind da noch die Moskitos. Wallace verbarrikadiert sich regelrecht in seinem Amtszimmer. So sehr fürchtet er eine Ansteckung mit Malaria oder Gelbfieber. Kaum einer der Arbeiter bekommt ihn je zu Gesicht. 1905 kündigt er. Also beauftragt man John Stevens, wie sein Vorgänger Wallace, ein Mann der Eisenbahn. Viele nennen Stevens den besten Bauingenieur des Landes. Er hatte viele Brücken und Tunnel für die Great Northern Eisenbahnlinie gebaut und den nach ihm benannten Stevens Pass in den Rocky Mountains entdeckt, der für die Eisenbahn extrem wichtig war. Wenn es dieser John Stevens nicht schafft, dann schafft es keiner. Stevens geht am 26. Juli 1905 in Colón an Land. Er ist nie zuvor in Panama gewesen. Und was er dort vorfindet, ist mehr als ernüchternd. Ich glaube, entmutigenderen Bedingungen hat sich nie ein Bauingenieur gegenübergesehen. In den Lagerhallen verrottet das Baumaterial, überall entgleiste Züge und stillstehende Bagger. Niemand weiß, was er zu tun hat. Und wieder einmal grassiert das schreckliche Geldfieber. Vor dem neuen Chefingenieur liegt eine Mammutaufgabe. Jeder andere wäre wahrscheinlich gleich wieder abgereist. Doch nicht John Stevens. Er bleibt, spricht mit den Arbeitern und Technikern, verschafft sich einen genauen Überblick. Er selbst sagt wenig. Und wenn, versucht er, seine Leute zu ermutigen. Es gibt drei Arten von Krankheiten in Panama. Gelbfieber, Malaria und kalte Füße. Am schlimmsten sind die kalten Füße. Kopf hoch, ich arbeite an einer Lösung. Jeden Tag tüftelt er 12 bis 14 Stunden an einer Verbesserung der katastrophalen Situation. Er beauftragt den renommierten Militärarzt Dr. William Gorgas damit, die Mückenplage und damit die Seuchen zu bekämpfen. Denn erst wenn die Leute nicht mehr krank sind, können sie ohne Angst arbeiten. Wer will schon freiwillig sein Leben aufs Spiel setzen? Millionen Dollar gibt Stevens allein für Dr. Gorgas Gesundheitsprogramm aus. Mit Schwefel, Kerosin und Feuer rücken die Räuchertrupps den kleinen Blutsaugern zu Leibe. Häuser werden vernagelt und ausgeräuchert. Man kippt Öl in die Sümpfe und holzt den Dschungel weitläufig ab. Ende des Jahres gibt es keinen einzigen Fall von Gelbfieber mehr. Jetzt kann das eigentliche Projekt in Angriff genommen werden, die Grabungsarbeit. Neue und viel größere Maschinen werden herbeigeschafft und bald fressen sich riesige Bagger gierig durch die feuchte Erde. Felsformationen und ganze Hügel werden gesprengt und abgetragen. Neue Unterkünfte und Verwaltungsgebäude entstehen und das in einem atemberaubenden Tempo. In den Vereinigten Staaten eröffnen überall Rekrutierungsbüros, die für John Stevens neue qualifizierte Arbeitskräfte anwerben sollen. 1906 sind bereits 24.000 Männer und Frauen am Panama-Kanal tätig. Washington ist zufrieden. Doch eines der größten Hindernisse ist noch nicht in Angriff genommen worden: der Culebra-Durchstich. Ein Bergpass an der kontinentalen Wasserscheide. Damit dort einmal Schiffe hindurchfahren können, muss der ganze Berg abgetragen werden. Auch dieses Problem bekommt John Stevens schließlich in den Griff. Er entwickelt ein ausgeklügeltes, hocheffektives Eisenbahnsystem zum Abtransport der Erde. Immer mehr Bagger können gleichzeitig und rund um die Uhr graben. Auch die alten Schwimmbagger kommen wieder zum Einsatz. Immer noch ist die Frage, ob der Kanal auf Meeresniveau angelegt werden soll oder ob man Schleusen baut, nicht geklärt. Stevens überzeugt seine Vorgesetzten in Washington, dass man einen Schleusenkanal bauen müsse. Er bietet den Schiffen eine schnellere Durchfahrt und mehr Sicherheit. Er bietet ohne Zweifel die beste Lösung zu dem entscheidenden Problem, wie man den Chagres bei Hochwasser bändigt. Der Chagres-Fluss, der Feind des Kanals, so sein Plan, soll eingedämmt und ein großer Stausee, der Gatunsee, angelegt werden. Bis 1914 könne er die Arbeit am Panama-Kanal vollenden. Der Senat nimmt seinen Plan an. Ein Jahr und drei Monate, nachdem John Stevens die Leitung übernommen hat, sind alle Streitfragen geklärt. Ab jetzt geht es nur noch darum, zu graben. Präsident Roosevelt ist mit der überragenden Arbeit von John Stevens mehr als zufrieden. Doch eines stört ihn doch an seinem Chefingenieur, dessen offenkundig zur Schau getragene Gleichgültigkeit gegenüber der historischen Größe des Projekts. Für Stevens scheint es egal zu sein, ob er eine Eisenbahn durch die Rocky Mountains oder eine der wichtigsten Wasserstraßen der Zukunft baut. Er ist ein Macher und hat wenig Verständnis für die Politiker in Washington und ihre ewigen Bedenken und Debatten. Stevens steigt nach und nach zum alleinigen Entscheider auf. Trotzdem ist er unzufrieden. Immer öfter wirkt er rastlos. Er schnauzt seine Angestellten an. Es hat ganz den Anschein, als langweile ihn der Panama-Kanal nur noch. Am 9. November 1906 trifft das größte Schlachtschiff der US-Flotte, die USS Louisiana, in Panama ein. An Bord ist Präsident Roosevelt und seine Familie. Was für eine Sensation. Roosevelt in Panama. Ein aufreibender Auftritt am Isthmus. Präsident Roosevelt auf Kanalbagger. Der jüngste Präsident der Vereinigten Staaten ist auch der erste, der während seiner Amtszeit jemals die USA verlassen hat. Im Gegensatz zu Ferdinand de Lesseps sucht er sich ausgerechnet die gefürchtete Regenzeit aus, um den Isthmus zu besuchen. Ich will Panama unter den schlimmsten Bedingungen sehen. In einem weißen Anzug, seinen berühmten Kneifer vor dem Auge, fährt er 14 Tage lang kreuz und quer durch das kleine Land, lässt sich die Baustellen und Krankenhäuser zeigen und sich natürlich ausgiebig fotografieren. Schließlich soll man zu Hause sehen, wie sehr sich der Präsident für die Kanalidee einsetzt. Die Begeisterung für den Panama-Kanal ist grenzenlos. Alles scheint auf dem besten Weg. Und dann das. Er kündigt? Wie kann er es auch nur wagen? Am 12. Februar 1907 erreicht ein Brief den Präsidenten. Er ist 6 Seiten lang und im Ton ziemlich direkt. Absender ist John Stevens. Für mich ist der Kanal nur ein großer Graben. Seine große Nützlichkeit, wenn er einmal fertig ist, ist mir noch nie so offensichtlich gewesen. Möglicherweise fehlt mir die Fantasie. Seit ich mit diesem Unternehmen verbunden bin, hat es keinen Tag gegeben, an dem ich nicht in die Vereinigten Staaten hätte zurückkehren und Positionen übernehmen können, die für mich weit befriedigender wären. Einige davon übernehme ich lieber, verzeihen Sie meine Offenheit, als die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Was erlaubt sich dieser Kerl? Roosevelt ist stinksauer und zutiefst enttäuscht. Er hatte so große Stücke auf Stevens gehalten. Und jetzt dieser unverschämte Brief. Er fühlt sich verraten. John Stevens wird umgehend von einem Heeresingenieur ersetzt. Major George Washington Goethals. Als Stevens seinen Hut nimmt, ist die Stimmung unter den Arbeitern auf dem Tiefstpunkt. Keiner will einen anderen Chef als ihn, schon gar nicht einen vom Militär. Als Major Goethals in Colón an Land geht, wird er eisig empfangen. John Stevens und Dr. Gorgas stehen am Pier und wissen, ihre Zeit in Panama geht zu Ende. Am 31. März 1907 um Mitternacht löst Goethals John Stevens offiziell ab. Es dauert eine Weile, bis die Arbeiter dem strengen und sehr gewissenhaften Offizier Vertrauen entgegenbringen. Doch er ist es schließlich, der nach 7 weiteren Jahren des harten Kampfes gegen die Natur den Culebra-Durchstich und den Chagres-Damm fertigstellt. Unter seiner Leitung kommt es noch einmal zu einigen wesentlichen Veränderungen am Kanal. Wegen der ständigen Erdrutsche lässt er die Hänge viel breiter abtragen und die geplanten Schleusen auf der atlantischen und pazifischen Seite vergrößern, damit auch moderne Riesenschiffe wie die 1912 gebaute Titanic hineinpassen. Und er tut etwas für die Arbeiter. Er lässt eine Zeitung gründen, den Canal Record. Und die sollte nicht eine der üblichen Werbezeitschriften für den Panama-Kanal werden, sondern über das alltägliche Leben in der Kanalzone berichten. Jugendclubs und Büchereien werden gegründet, Kegelbahnen und Turnhallen errichtet. Goethals sorgt für Unterhaltung und Zusammengehörigkeitsgefühl. Er weiß, je zufriedener die Arbeiter sind, umso mehr kommen und umso schneller ist der Kanal fertig. Die Rechnung geht auf. Panama gilt als gelungenes Beispiel für die Errichtung der westlichen Zivilisation in den Tropen. Es ist regelrecht schick, in der Kanalzone zu leben. Immer mehr qualifizierte Arbeiter ziehen mitsamt ihrer Familie an den Isthmus. Den Leuten geht es dort oft besser als zu Hause in den USA. Mit einer Ausnahme. Die vielen schwarzen Arbeiter, die ebenfalls zu Tausenden am Kanal mitarbeiten, werden immer noch weitestgehend ausgegrenzt vom gesellschaftlichen Leben. Sie bilden eigene Gemeinschaften und leben oft in bitterster Armut. Von den geschätzten 28.000 Todesopfern, die der Kanalbau zwischen 1880 und 1914 gefordert hat, war die große Mehrheit schwarz. Am 10. Oktober 1913 drückt der neue US-Präsident Woodrow Wilson im Weißen Haus auf einen Knopf. Ein Signal wird darauf von Washington nach Panama geschickt und der letzte Erddamm am Culebra-Durchstich fliegt in einer gewaltigen Explosion in die Luft. Sofort ergießt sich das Wasser des Gatunsees braun und schäumend in das ausgehobene Kanalbett. Es ist vollbracht. Die beiden Seiten des Panama-Kanals sind verbunden. Das größte Bauprojekt der Menschheitsgeschichte ist so gut wie vollendet. Den Rest erledigen die Schwimmbagger. Tag und Nacht wird der Schlamm aus dem Kanalbett geschaufelt und abtransportiert. Am 7. Januar 1914 durchquert das erste Schiff der Geschichte den Panama-Kanal in seiner ganzen Länge. Kein amerikanischer Kreuzer, sondern ausgerechnet ein altes französisches Kranschiff, die Alexandre Lavalée. Völlig unbemerkt von der Weltöffentlichkeit. Aber die ist mittlerweile ohnehin mit etwas ganz anderem beschäftigt. Dem drohenden Ersten Weltkrieg, der im Sommer 1914 ausbrechen und die Welt 4 Jahre lang in Atem halten würde. Erst 1920 wird der Panama-Kanal offiziell eingeweiht von Präsident Woodrow Wilson. Die heute neben dem Suezkanal wichtigste Wasserstraße der Welt ist eröffnet. Und die Ingenieure haben ganze Arbeit geleistet. Die mächtigen, über 100 Jahre alten Schleusen sind immer noch in Betrieb. Fast 15.000 Schiffe nutzen den Kanal jährlich. Riesige Containerschiffe und Öltanker, aber auch Kreuzfahrtschiffe. 6% aller Waren weltweit werden über den Kanal im Herzen Zentralamerikas befördert. Und es werden immer mehr, die Schiffe immer größer. Deshalb bleibt der Panama-Kanal eine Baustelle. Immer wieder muss er erweitert werden und vor allem instand gehalten werden, ohne dass der Schiffsverkehr gestört wird. Wenn das der alte Ferdinand de Lesseps sehen könnte, er würde wahrscheinlich sagen: Bravo, großartig! Aber ohne mich wäre dieses Wunderwerk immer noch ein Traum. Wir haben ihn gebaut, nicht Sie. Ihr Franzosen habt es ja nicht hingekriegt. Würde John Stevens widersprechen. Sie haben doch selbst das Handtuch geworfen, Mr. Stevens. Auch wenn Sie, zugegeben, hervorragende Arbeit geleistet haben. Wenn ich, Theodore Roosevelt, keinen Panama-Kanal gewollt hätte, würde es heute keinen geben. So viel steht fest. Auch der gerissene Taktierer Philippe Bunau-Verrier würde seinen Anteil am Ruhm einfordern. Herr Präsident, ich will Ihre historische Leistung nicht schmälern. Aber meine Verdienste sollten hier doch bitte nicht unerwähnt bleiben. Wer weiß? Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. Fest steht, ohne die vielen kühnen Männer und Frauen, die Krankheiten und Regen, Krisen und Schicksalsschlägen getrotzt, die ihr Leben und das ihrer Liebsten gegeben haben, die Bekannten und die vielen Tausend, deren Namen heute vergessen sind, die an ihre Grenzen gegangen sind, um dieses gewaltige Bauwerk zu errichten. Ohne sie würde es sehr wahrscheinlich keinen Panama-Kanal geben. Auf Wiederhören bei Audible.